Österreicher sind es leid, immer noch und immer wieder zu einem auf ewig schuldigen Volk erklärt zu werden, die von Vertretern des Staates, der Parteien, Kirchen und Verbände immer wieder öffentlich ausgesprochen und